In seinem Herrschaftsgebiet, dem Sohnwald zwischen Rhein und Nahe, zog er von den Begüterten regelrecht Steuern ein. Prächtig gekleidet empfing Bückler auf dem Sofa sitzend die Händler, die ihm von seinen Raubgenossen vorgeführt wurden oder die durch Erpresserbriefe einbestellt waren. Für hohe Summen verkaufte er Sicherheitskarten, auf denen lediglich geschrieben stand: Im dritten Jahre meiner Regierung im Sohnwald. Johannes durch den Wald. Darunter drei Kreuze. Johannes durch den Wald, diesen poetischen Namen, hatte sich Schinderhannes selbst gegeben. Er ging gern gut gekleidet. In seinem grünen Gewand wirkte er wie ein Jäger oder Förster. Bisweilen schrieb er auch etwas ausführlichere Erpresserbriefe, wie den folgenden: An Bürger Faktor auf der Gräfenbacher Eisenhütte. Der schicke uns bis 19. November des Nachmittags um 4 Uhr 5 Karolinen und einen Sauerwasserkrug mit Branntwein an den großen Salzleckerbrunnen. Und da leg er's hin. Wenn wir noch nicht da sind, so werden wir es schon finden. Johannes durch den Wald. Zeitweilig hauste der Schinderhannes mit seiner Bande in einer halbverfallenen Burg in der Nähe von Kirn. Als wahrer Räuberfürst veranstaltete er in den umliegenden Dörfern gewaltige Feste, zu denen er die gesamte Bevölkerung einlud. Kein Wunder, dass sein Ruf ins Ungeheuerliche wuchs. Er tanzte den französischen Besatzern und der neuen Verwaltung auf der Nase herum und stellte damit die staatliche Autorität in Frage. Natürlich konnten sich die Behörden das nicht gefallen lassen, und deshalb wurde der Schinderhannes so erbittert gejagt und gehetzt wie kein zweiter. Nicht nur als Räuber, sondern auch als Staatsfeind. Nachdem er die französisch besetzten Gebiete gehörig in Aufregung versetzt hatte, fühlte er sich auf dem Hunsrück nicht mehr sicher und zog mit seiner Bande auf das rechte Rheinufer. An den Raubzügen, die dort gemacht wurden, war auch die niederländische Bande beteiligt. Allerdings genoss er, der doch gemeinhin als der größte Räuber jener Jahre angesehen wird, unter den Profis der Niederländer nur einen zweitrangigen Ruf. Wenn die Schinderhannes-Bande mit den Niederländern zusammenarbeitete, war Schinderhannes lediglich ein einfaches, untergeordnetes Mitglied in der Bande des großen Meisters Picard. Während dieser in 2 Jahren an der Spitze von 50 wohlbewaffneten Räubern zu Pferd mit Stürmen auf Städte mehrere tausend Louis d'Or erbeutete und das Geld in den Armen der Pariser Mädchen vergeudete, erscheint Schinderhannes eher als armseliger Buschklepper aus dem Hunsrück, dessen größter Erfolg es war, reisenden und unbeschützten Juden ihr bisschen Geld abzunehmen. Während Schinderhannes sich in dem engen Bezirk zwischen Trier, Frankfurt und Mannheim herumtrieb, erstreckte sich das Revier des Räuberhauptmanns Picard von der Spitze Frieslands bis an die Grenze von Bayern, von der Seine bis Hessen und Niedersachsen, um bald Brüssel und Antwerpen, Köln oder Ansbach oder Donauwörth in Schrecken zu versetzen. Am 10. Januar 1801 begingen die Vereinigten Rheinischen und Hunsrücker Banden den weithin bekannten Postraub zu Würges. Picard übernahm das Oberkommando, obgleich seine Leute in der Minderzahl waren. Der Posthalter Obers, so der aktenmäßige Bericht, wollte sich gerade zur Ruhe begeben, als er einen hellen Schein auf dem Hof bemerkte. 12 bis 15 Kerle mit angeschwärzten Gesichtern trugen einen mit Wachslichtern versehenen Rennbaum, den sie wiederholt gegen die mit Eisen beschlagene Haustüre stießen, bis sie endlich mit lautem Krach in mehrere Stücke sprang. Die Frau des Postmeisters entkam durch das Fenster. Obers aber wurde bald entdeckt, geknebelt und misshandelt. Schinderhannes stand mit einigen Spießgesellen draußen vor der Tür Schildwache und suchte durch fortwährendes Schießen die Bauern fernzuhalten. Die reiche Beute wurde im Wald verteilt. Picard versteckte den Löwenanteil für sich hinter einem Baum. Schinderhannes sah dies und stahl das Geld heimlich. Erst viel später erfuhr Picard, wer der Übeltäter war, und schwor fürchterliche Rache. Die beiden trafen sich aber nicht mehr. Picard ging mit seinen Leuten nach Eckartsroth. Schinderhannes zog sich noch einmal auf den Hunsrück zurück. Das Räuberglück konnte nicht ewig währen. Für die französischen Behörden war die Jagd nach Schinderhannes zu einer Prestigefrage geworden. Man wollte ihn tot oder lebendig. Schinderhannes wich erneut auf rechtsrheinisches Gebiet aus. Doch von nun an schlugen alle seine Unternehmungen fehl. Schließlich ließ er sich zu den Soldaten werben, um für einige Zeit untertauchen und mit Julchen ein neues Leben beginnen zu können. Doch zu seinem Pech hatten sich die deutschen Kleinstaaten inzwischen bereit erklärt, mit den französischen Behörden zusammenzuarbeiten. Zumindest bei der Bekämpfung des Bandenunwesens. Bei den kaiserlichen Truppen in Limburg an der Lahn wurde Bückler erkannt und den französischen Behörden in Mainz überstellt. Mit ihm wurde sein Julchen ausgeliefert und einer seiner alten Kumpane, der schwarze Jonas, mit Frau und zwei Kindern. Andere Bandenmitglieder waren schon vorher gefasst worden.